Eine Arbeitersiedlung in einem Vorort von Manchester. Anfang der 70er. Die Nachbarschaft schläft. In einem der Reihenhäuser in der Pendle Road, erster Stock links, brennt noch Licht. Das Kinderzimmer von Mark Reeder. Er sitzt vor einer kleinen Pappkiste. Die hat er selbst gebastelt und hat diese farbigen Lampenfolien hineingeklebt, die vor Bühnenscheinwerfern angebracht werden. Ich bin ins Konzert gegangen und habe dann diese Gels geholt. Ja? Die Folien, ja genau. So blau natürlich, alles blau. Hellblau, dunkelblau, mittelblau, grün, was weiß ich. Die schwatzt er den Wirten der vielen Pubs ab, in denen abends immer Live-Musik läuft. Auf die Folien malt er weiße Punkte mit dieser fluoreszierenden Farbe, die man von Stickern oder Armbanduhren kennt. Und dann natürlich, wenn man irgendwie das beleuchtet hat mit so einer hellen Lampe und dann die Licht aus, na, dann hat man diese Weite. Durch diese verschiedenen Reihen an dieser Folien, dann die Sterne, die größeren Sterne und so, hat man so eine Dreidimensionalität gehabt. Und dann konnte ich mir dann da reinschauen, auch wenn ich ja draußen nicht sehen konnte, habe ich mein eigenes Space. Er baut sich als Kind seinen eigenen kleinen Sternenhimmel. Die echten Sterne sieht er fast nie. Ich war ein totaler Space-Fan, irgendwie so schon seit kleines Kind. So, wirklich ganz klein. Und ich konnte das gar nicht fassen, diese Weite. Aber in Manchester ist es leider immer grau. Es hat immer geregnet. Und du konntest die Sterne vielleicht so einmal im Jahr sehen oder sowas. Und immer wenn die Sterne rauskamen, bin ich wieder rausgerannt, so, ah, geil. Und irgendwann habe ich meinem Vater gesagt, ich möchte gerne so ein Fernglas haben, sodass ich die Sterne noch näher ran kann. Aber das war nie genug. Mark flüchtet in Tagträume und in die britischen Science-Fiction-Serien der 60er und 70er. Er fliegt mit der Thunderbird 5 ins All, kämpft mit Captain Scarlet gegen die bösen Mysterons vom Mars und reist zusammen mit Dr. Who an Bord der TARDIS durch Raum und Zeit. Hauptsache weit weg von der Realität. In der ersten Folge dieser Serie habe ich euch erzählt, wie Mark Reeder in West-Berlin angekommen ist. Und wie sehr ihn der Osten bei seinem ersten Besuch fasziniert hat. In dieser Folge kehren wir mit ihm zurück nach Manchester, zu seinen Wurzeln. 45 Jahre nach seiner Flucht, so wird er es selbst später immer wieder nennen. Flucht aus dem Ort, wo es für ihn keine Zukunft gab. No future. Denn Manchester war grau, nass und arm, total kaputt. Aber hier hat er auch Freundschaften geschlossen. Mit Ian Curtis zum Beispiel, dem Sänger von Joy Division. Und mit dessen Bandkollegen, Bernard Sumner. Right. Da wären wir. Here we are in the center of Manchester. Im Zentrum von Manchester. And it's not raining for once. Ausnahmsweise regnet es mal nicht. Bernard wurde später Frontmann von New Order. Mark und er sind bis heute enge Freunde. Hier in Manchester begann für beide die Liebe zur Musik. Hier gründeten sie ihre ersten Bands. Hier kamen sie das erste Mal mit einer Art von Musik in Berührung, die das komplette Gegenteil war von allem, was sie bisher kannten. And then punk came along. Und dann kam Punk und hat einfach gesagt, scheiß drauf, du musst nicht so sein. Sort of said, fuck all that, you don't have to be like that. Heute ist Manchester eine der Musikhauptstädte Europas. Keine andere Großstadt in Großbritannien hat mehr Konzertbühnen. Und trotzdem musste Mark hier weg. Warum? Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 2: No Future. Es ist Vorweihnachtszeit in Denton, Vereinigtes Königreich. Eine Kleinstadt am östlichen Rand von Manchester. Wir sind vor der örtlichen Shopping Mall verabredet. Aus Lautsprechern auf dem Parkplatz kommt blechern Weihnachtsmusik. Nicht nur Mark ist hier aufgewachsen, sondern auch Janet, seine Zwillingsschwester. When was the last time you guys were here, like at this place? Well, I could almost say probably about 40 years ago. In den 80ern waren die beiden das letzte Mal hier. Seitdem hat sich Denton verändert. Mehr Verkehr, mehr Gewusel. Our dad used to work at the docks, so he used to work sleep during the day and go and do nights. And we're coming back from school, and he opened the door, and he was all excited, and we went in, and he bought a record player. Als die Zwillinge klein sind, arbeitet ihr Vater an den Docks im Kanalhafen von Manchester. Mitte der 60er ein belebter Handelsort für die Industrie. Damals fahren hier große Güterschiffe ein und aus. Die Mutter baut im Krieg Flügelspitzen in einer Bomberfabrik zusammen und danach ist sie Hausfrau. Irgendwann überrascht der Vater die Kinder mit einem Plattenspieler. Sie erinnern sich noch genau an ihre ersten Schallplatten. That was the first single I had. Help by the Beatles. What was yours, Mark? Telstar. Oh, Telstar, yeah. Das erste Mal hört Mark den Song im Radio und versteht gar nicht, warum das Lied immer nur einmal kommt. Wieso läuft es nur einmal? Man muss, es ist Radio. Irgendwann hat sie dann Schnauze voll und meinte, komm mit. Und dann hat sie mich zum Plattenladen geschickt. Deine Mutter? Ja. Und meinte so, jetzt, hier ist Geld. Geh zu dieser Frau und kauf die Platte. Telstar von den Tornadoes wird seine allererste eigene Single. Telstar heißt damals auch der erste internationale Kommunikationssatellit. Das Ding sah aus wie eine Mischung aus Disco-Kugel und R2-D2. In den frühen 60ern macht der Telstar die erste TV-Übertragung zwischen Amerika und Europa möglich. Es ist die Zeit vom Space Race, dem Wettlauf ins All, in dem die USA mit der Sowjetunion bereits seit den 50ern darum konkurrieren, wer besonders früh und besonders weit ins All vordringt. Kalter Krieg im Weltraum. 1969 verfolgt die ganze Welt die erste Mondlandung. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und das Space Race war modern. Man hat gedacht, man würde irgendwie 1980 auf Mars laufen und so weiter. Während die USA offiziell und die Sowjetunion unter Geheimhaltung eine Marssonde nach der anderen ins All schießen, fantasieren Kinder wie Mark von eigenen Weltraumreisen. Mit Musik. Mit dieser ganzen Science-Fiction-Welt, in der ich irgendwie aufgewachsen bin, begleitete mich natürlich auch die Musik, klar. Und diese Filmmusik von Doctor Who hat mich fasziniert, weil es einfach komplett hundertprozentig was anders war als alles, was man kannte. Diese Musik ist pure elektronisch. Und das wird alles von einer Frau gemacht, ja. Dile Derbyshire. Quasi die Urmutter der Synthi-Musik, eine Pionierin elektronischer Sounds, von der ich noch nie gehört hatte. Die BBC will damals, dass sie anonym bleibt. Im Abspann der Serie wird Dile Derbyshire nie erwähnt. Das wusste ich natürlich zu der Zeit nicht, das wusste keiner, dass sie das war. Aber dieser Sound, was das war, war sowas von neu. Und das war so captivating, kann ich nur sagen. Ich war so echt wirklich so gefangen von diesem Sound. Und dieser Sound war so beängstigend in irgendeiner Art und Weise. Ja, sehr, sehr mysteriös. Mark will sich wegbeamen mit dieser neuartigen Musik. Doch wovon eigentlich? Das Manchester der 60er Jahre ist ein düsterer Ort. Und Mark ist irgendwie auch ein düsteres Kind. This film crew came to our school and Mark was interviewed. And this film, I've still got a copy of it. And then it's our school and children from the school talking. And Mark's talking on this. Als die Zwillinge Grundschüler sind, kommt ein Filmteam von Good Morning Britain in die Schule und interviewt den kleinen Mark. Übersetzt sagt er in dem Schwarz-Weiß-Beitrag das hier. Und ja, für ein kleines Kind ist das schon ziemlich skurril. Ich habe immer Angst, wenn sie im Fernsehen sagen, dass Mörder unterwegs sind. Dass einer durch mein Fenster kommt mit einem Messer in der Hand und meinen Kopf abschneidet oder sowas. Er hat Albträume von Henkern und Guillotinen und hält sie in morbiden Zeichnungen fest. Was war nur mit diesem Kind los? Und was war los in Manchester in den späten 60ern und frühen 70ern? Während der industriellen Revolution ist Manchester die britische Vorzeigestadt. In den 1970ern sind die wirtschaftlichen Hochzeiten vorbei. Zehntausende verlieren ihre Jobs. Die Folgen sind vor allem in den Vororten zu spüren. Da gab es eine Fabrik in der Nähe von Denton. Das war eine British Nylon Fabrikation. Die haben irgendwie Teppiche gemacht und so. Und irgendwann eines Tages, Anfang der 70er, so plötzlich haben sie das verkauft und zugemacht. Über Nacht rutschen Hunderte in die Arbeitslosigkeit. Fast die komplette Nachbarschaft von Marks Familie ist betroffen. Die Leute werden verrückt. Die Leute drehen durch. Ja. Richtig hardcore. Mehr hardcore, als ich hier erzählen kann. So wie der eine Nachbar. Ein junger, sympathischer Familienvater. Bis er seine Arbeit verliert. Immer abends weggehen, trinken. Und das ihn gesehen, so wie er in seiner Jacke, denn irgendwie so nicht dran, so ein grimmiges Gesicht. Und er hat sich nicht mehr rasiert und seine Haare wurde länger. Und man hatte Angst von ihm. Man wusste nicht, was das für eine Person plötzlich ist. Manchmal liegt Mark abends im Bett in seinem Kinderzimmer und hört durch die Wand dumpf Musik aus dem Nachbarhaus. Songs von einer der damals größten Popbands. Und er hört noch mehr. Immer wenn Aber lief, habe ich dann Schreien gehört, irgendwie so Geräusche, ja, so. Also Arguments, ne, so, die haben sich irgendwie auseinandergesetzt. Und dann war Ruhe. Und dann, am nächsten Tag, dann hast du gesehen, die Frau hängt ihre Wäsche auf und hat irgendwie so Gesichtsbemerkmal. Und da dachte ich mir so, immer wenn er Aber läuft, er schlägt seine Frau. Ein anderer Nachbar schließt seine Frau und Kinder regelmäßig im Haus ein und lässt sich im Pub volllaufen. Manche Familien aus der Nachbarschaft verschwinden komplett. Schulfreunde tauchen von heute auf morgen nicht mehr auf. Und das war schon diese Frustration. Ich habe keinen Job, ich habe keine Zukunft, ich kann meine Familie nicht ernähren. Irgendwie alles bricht auseinander. Ich bin jeden Tag mit dem Bus gefahren. And one day, I think it was a cold November day, I looked at everyone's faces on the bus. An einem kalten Novembertag habe ich mir die Gesichter der anderen Leute mal richtig angeschaut. Alle sahen so elend und unglücklich aus. And unhappy. Und traurig. And sad. Das ist Bernard Sumner, Sänger von New Order. I just thought, that's not the life for me. I don't want to ever end up in a state. Und ich dachte, like, so will ich nicht leben. You know, these people. Ich will niemals so enden wie diese Leute. And that was the start of it, really. And then many years, I just thought. Danach habe ich viele Jahre nach einem Weg daraus gesucht. Think of a way of getting out of. Ich wollte keinen normalen Job. I didn't want a normal job. Sänger der Band zu werden, die mit Blue Monday einen weltweiten Überhit hatte, ist tatsächlich kein normaler Job. Bis dahin ist Bernard Sumner aber auch ein ganz normaler Jugendlicher und damals schon ein Freund von Mark. I was creative and artistic. I liked painting and drawing. Ich war kreativ. Ich habe gern gemalt und gezeichnet. Das war die einzige Sache, in der ich gut war. Aber in dem Bereich gab es keine Arbeit. Ich habe dann im Rathaus von Salford in der Finanzabteilung gearbeitet. In einem Job, den ich einfach nur gehasst habe. Jeder dort war halb tot, so wie die Leute im Bus. Arbeitslosigkeit, Suff, keine Perspektive. Im deprimierenden Manchester der 70er sind Mark Reeder und Bernard Sumner typische Kids wie in jeder anderen Provinzstadt auch. Sie wollen was von der Welt sehen, was anderes als das ständige Grau, den Smog, die Hoffnungslosigkeit um sie herum. In einer kleinen Straße in der Innenstadt gibt es einen Ort, der wird sowas wie ihr Fenster zur Welt. Es war alles schwarz, war alles dunkel, war so eine Art so Glasbox, war so wie ein Telefonbox. Und da war so ein Stuhl und dann war so ein Lautsprecher. Ein rumpeliger Plattenladen mit einer Kabine zum Musik hören. Und ich saß da und habe ich mir alles Mögliche von Musik wie reingezogen. Ja, von so Psychedelic, Crazy World of Arthur Brown und Jimi Hendrix und so alles so aus dieser Zeit. So psychedelische Musik. Ich war total fasziniert davon. Weil es war Musik, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und lief nie im Radio. Wir stehen jetzt in Manchester. In Lever Street. Es ist in der Nähe von Piccadilly Gardens. Und das ist auf die Stelle, wo früher Virgin Records Shop war. Ein sehr kleiner, so 28 Quadratmeter Laden. Der Plattenladen wird Marks zweites Zuhause. Hier kommt er jeden Tag hin, nach der Schule. Heute steht hier ein Neubau, im Erdgeschoss ist eine Post. Der alte Virgin-Plattenladen, in der Teenagerzeit der wichtigste Ort für ihn und seine Freunde, wurde vor Jahrzehnten abgerissen. In diesem Laden findet sich damals auch die Band Joy Division zusammen, per Handzettel. Die Gruppe suchte einen Sänger, daraufhin meldete sich Ian Curtis. Mark hat den Laden heute noch vor Augen. Wie hat es da drin ausgesehen? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Dunkel, lilene, farbene Wände mit silberne Sterne drauf. So Spacey-mäßig. Und wir hatten so eine ganz hässlichen, kotzgrüne Teppich. Und dann irgendwann, die waren so, du bist immer hier. So, einmal haben sie einfach nur gefragt, kannst du uns helfen? Wir brauchen ja gerade Hilfe. Und so, ja, okay, ja, mach ich. Und dann habe ich dann das gemacht und sie haben mich bezahlt in Schauplatz. Am Anfang hilft er nur samstags aus. Lieferungen annehmen, Regale sortieren, an der Kasse stehen. Und fühlt sich hier total wohl. Hier ist er ein gefragter Typ. Das ist neu. In der Schule würde ich gehänselt, also gebullied, würde man heute sagen. Ja, so. Ich war weird, weil ich kein Fußball spielte, weil ich nur Musik hörte. Die Bullies sind damals nicht nur die Mitschüler, sondern auch die Lehrer. Gewalttätig und grausam sei der Musiklehrer gewesen, hätte einen Mitschüler so hart geschlagen, dass seine Armbanduhr kaputt ging, das Kind aus dem Fenster sprang und nach Hause lief, erinnern sich Mark und seine Schwester Janet. This guy, kid called Stephen, he got hit by the music teacher so hard that he ran home. Jumped through the window, actually, ran home. And he was frightening, and he was horrendous. He beat them really violently. Mitte der 70er ist nicht nur die Stadt Manchester, sondern das ganze Land in der Krise. Die Währung stürzt ab, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft Jahr für Jahr. Teenager wollen kreativ sein, haben aber kaum Möglichkeiten. Wer nicht früh heiraten und Familie gründen will, bekommt ein Problem mit den Eltern und den Nachbarn. Diese gesellschaftliche Stimmung bricht sich Bahn in einer völlig neuen Musikrichtung, die vor allem eins wird: eine Haltung. God save the Queen, the fascist regime. And then Punk came along. Und dann kam Punk und hat einfach gesagt: Scheiß drauf, du musst nicht so sein. Fuck all that, you don't have to be like that. Es war irgendwie so Scheiß auf alles, aber es ging nicht ums Kaputtmachen. Es war eher so: Nimm alles einmal auseinander und fang von vorne an. Es muss einen besseren Weg geben. It was rip up and start again, you know. That was the attitude. It wasn't completely destructive. It was like, this is shit. There's got to be a better way. Entstanden im New York der späten 60er und frühen 70er mit Bands wie den New York Dolls und den Ramones, denen es vor allem um Spaß und Provokation ging. Und dann rübergeschwappt nach England. An einen Song erinnern sich Bernard und Mark besonders. Vor allem an das Gitarrensolo, das nur aus zwei Noten bestand. With a track called Boredom on it. It had a guitar solo. Two-note guitar solo. It did it. It was magnificent. It was magnificent. This guitar solo was about 5 seconds and it was just two notes. Die Buzzcocks waren ein Band aus Manchester und die waren die Leute, die diese Punk-Sache in sich überhaupt irgendwie ins Leben gerufen haben, sozusagen. Weil das ist genau der Grund, warum Punkrock entstanden ist eigentlich, aus Langeweile. Ja, wir hatten Langeweile, also die meisten Leute zumindest hatten Langeweile, weil die keine Arbeit hatten. Das hat nichts zu tun. Punk wird zur Hoffnung, um aus dem Elend von Manchester herauszukommen. Punk was about hope. It was about giving us hope, giving us an opportunity to get out of the misery of Manchester or whatever, the no future. Ende der 70er soll ein bestimmtes Konzert der Punkband Sex Pistols die Musikwelt verändern. Zu dem Gig in Manchester kommt damals nur eine Handvoll Leute. Aber die, die im Publikum sind, werden später große und berühmte Bands gründen. Inspiriert von diesem einen Abend. Simply Red und The Smiths zum Beispiel. Und auch Bernard Sumner findet durch Punk einen Weg für sich, indem er selbst eine Band gründet. Joy Division, zusammen mit Ian Curtis. Music was great, you know. And it was fun. Finally we were having fun after years of suppression at school. And diese Musik war großartig. Nach Jahren der Unterdrückung in der Schule und nach diesem postindustriellen Elend hatten wir endlich Spaß. Post-industrial misery. Suddenly we were having fun. Die Nachbarn in der Pendle Road im Vorort von Manchester verstehen den Spaß nicht. Daran erinnert sich Mark noch ziemlich genau, als wir 45 Jahre später vor seinem Elternhaus in der Arbeitersiedlung in Denton stehen. Das war mein Zimmer, dieses kleine Fenster. Und da habe ich das Poster von Sex Pistols für Anarchy in the UK. So God Save the Queen war das, glaube ich. God Save the Queen. So Jubiläum. Habe ich das an ein Fenster gehangen. Und ich bin rausgerannt, habe ich Foto gemacht. Und unser Nachbar, der da neben gewohnt hat, hat die Polizei gerufen. Und dann kam die Polizei und hat mich befohlen, das Poster aus dem Fenster zu entfernen, sofort. Es ist kontrovers, damals, Mitte, Ende der 70er in England. Es ist doch nur Musik, denkt sich Mark. Und merkt da schon, das ist nicht nur Musik, das ist sein Leben. Er schmeißt den Grafikerjob, den er zu dem Zeitpunkt noch hatte, hin und arbeitet Vollzeit im Virgin-Plattenladen. Fängt nebenbei an, seine ersten Bands zu gründen, Bass zu spielen. Aber das reicht ihm nicht. Ich wollte was anderes sehen. Ich wusste, dass irgendwie die Welt ist nicht nur bloß da, wo ich herkomme. Ja. So. Mein Vater hat mir genug Geschichten erzählt und dachte ich mir so, ja, wenn er das gemacht hat, dann kann ich auch machen. Ja. Ich wollte nicht natürlich nach Indien oder sowas, aber so einfach Europa angucken. Der Vater hat als Matrose das Festland gesehen, unter anderem das zerbombte Hamburg. Mark weiß damals nichts über das Verliererland im Zweiten Weltkrieg. Mit 18 reist er das erste Mal nach Deutschland. Ich bin da hingefahren und ich habe das gesehen. Es war sauber und das Essen war super lecker und die Leute waren total freundlich und nett und es war echt wirklich ganz anders. Und ich bin zurückgefahren und habe ich gesagt, ich war in Deutschland und es war total super. Oh, das war, unser Nachbar ist ausgerastet. Das kann das gar nicht wahr sein. Und er meinte, das geht gar nicht. So, du Verräter, ja. So, ich war ein feindes Land und ich komme zurück mit so einem Propaganda, dass es geil ist. Die Deutschlandreise wiederholt er, Jahr für Jahr. Mit jeder wächst das Fernweh. Er spürt, dass er weg muss aus Manchester. Die kleinbürgerliche Lebensweise presst die jungen Leute in vorgeschriebene Bahnen. Auch seine Freunde. Und deswegen haben so viele so jung geheiratet. Ian Curtis hat sehr jung geheiratet. Bernard hat sehr jung geheiratet. Bernard Sumner heiratet mit 22, Ian Curtis schon mit 19. Sie treten damit in die Fußstapfen der spießigen Elterngeneration. Ich wollte nicht in dieser Falle fallen. Ich habe nur gesehen, das ist eine Falle. Von der letzten Reise nach Berlin, 1978, kehrt er nicht mehr nach Manchester zurück. Berlin wird für Mark das, was es für ganz viele andere auch ist. Auch heute noch. Ein Fluchtort vor dem Kleinstadtleben. Trotzdem nimmt er Manchester und seine Kontakte mit und wird ein Konzert der damals fast unbekannten Joy Division in der Mauerstadt organisieren. Und ich dachte, die müssen diese Band sehen. Wenn sie die sehen werden, dann werden sie alles verstehen. Eine Band, die heute als eine der einflussreichsten der Musikgeschichte gilt, obwohl sie nur ein paar Jahre existierte. Einmal spielen Joy Division in Berlin. Fast hätte dieses Konzert nicht stattgefunden. Was danach passiert, wird einen Wendepunkt markieren. Einen traurigen Wendepunkt. Nicht nur für Mark. Mehr in der nächsten Folge von Grenzgänger. Eine Welt ist zusammengebrochen, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich konnte es gar nicht glauben. Warum hast du das gemacht? Es war die beste Band der Welt und plötzlich war die nicht mehr da. Das war No Future. Die zweite Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie: Max Stern. Sprecher: Klaus Schwartau. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign: Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen: Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung: Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB: Paul Tinn. Teamleitung Podcast RBB Kultur: Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma: Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Janet Rieder, Bernhard Sumner, Laura Clemens, Ute Gröttrup, Frank Menzel und Robert Skopin. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat.